Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. 22 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zu einer speziellen Ausgabe von Radioaktiv Berlin begrüßt euch hier ganz herzlich Markus. Der erste Mittwoch im Monat um 22 Uhr, das ist ein spezieller Termin für Radioaktiv Berlin. Normalerweise blicken wir hier zurück und überlegen, was aus vorangegangenen Sendungen des Vormonats über das Ausstrahlungsdatum hinaus Gültigkeit hat und vielleicht auch in der Zukunft eine haben könnte. Heute aber haben wir uns gedacht, wir blicken voraus, denn wir haben gemerkt, dass die gleichen Themen, die uns im Mai und größtenteils auch im Juni beschäftigt haben, auch in den nächsten Tagen weiterhin aktuell sein werden. Und deswegen haben wir heute Folgendes für euch vorbereitet. Heute in der Sendung. Wir haben einen Brief einer Krankenschwester, die derzeit im Mittelmeer auf der Insel Samos medizinische Hilfe für Geflüchtete leistet. Und dieser Brief, der hat es in sich und den wollen wir hier heute dokumentieren. Und dann haben wir eine Kolumne von Mumia Abu-Jamal, wo er auf die Black Lives Matters Bewegung in ihrer jetzigen Form eingeht und deutlich herausstellt, dass sie von Frauen, von jungen afroamerikanischen Frauen aufgebaut worden ist. Und wir dokumentieren einen Aufruf für einen Aktionstag oder eine Fahrraddemo plus Kundgebung, die am kommenden Samstag, dem 4. Juli in Berlin stattfinden wird. Da gibt es einen Black Lives Matters Free Mumia Freedom All Protest, wo es um den Zusammenhang zwischen rassistischer Polizeigewalt in den USA und der dortigen Masseninhaftierung samt Gefängnisindustrie und Sklaverei geht. Garniert wird das Ganze mit ein wenig Radau-Musik. Zu später Stunde. Wir hoffen, es gefällt euch. La muerte. desgastando. Per l'ultimo un sigue firme, sul rumbo no ha cambiado. Siempre a contracorriente, sin olvidar jamás mi paseo. Mi barco sigue pobre, sin vela ni motor. Pero mi corazón sigue remando por un mundo mejor. Mi techo al cielo abierto, mi manta a las estrellas. La luna son mis ojos, la noche dulce compañera. Mi bandera es temida por todos mis enemigos, que inventan mil historias, leyendas de un desconocido. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Ein persönlicher Bericht über die aktuelle Lage der Geflüchteten auf Samos und deren Gesundheitsversorgung. Vom 5. Juni 2020. 2000 Kilometer trennen mich seit einem Monat von meinem Zuhause in Berlin. Ich bin Kinderkrankenschwester und Medizinstudentin im Moment auf Samos, um hier mit MedEquali, einer kleinen NGO als Nichtregierungsorganisation, die Gesundheitsversorgung des geflüchteten Lagers sicherzustellen. Außer uns gibt es noch einen Arzt im Camp und die Médecins Sans Frontières, kurz MSF, die hauptsächlich für die Schwangerenbetreuung und die psychiatrische Versorgung zuständig sind, doch nur begrenzte Kapazitäten haben. Wir übernehmen quasi die medizinische Grundversorgung von Kindern und Erwachsenen und in Notfällen können wir Geflüchteten auch an das örtliche Krankenhaus verweisen, allerdings nur in absoluten Notfällen. Das Camp hier sollte ursprünglich ca. 650 Menschen Platz bieten. Ein Containerdorf, etwas auf dem Hügel hinauf, gut versteckt vor dem verschlafenen Touristinnenörtchen Vati. Nun leben hier allerdings über 7000 Menschen. Um das Camp herum breitet sich eine Zeltstadt aus, der sogenannte Jungle. Im Jungle gibt es keine Stromversorgung. In Teilen des Camps übrigens auch nicht. Und vor einem Monat sind in einem Streit um Elektrizität Kämpfe und mehrere Brände ausgebrochen. Viele Menschen haben ihre Zelte und damit ihren gesamten Besitz verloren. Es gibt kein fließendes Wasser, keine Klos oder Duschen. Gekocht wird über offenem Feuer. Diese Campingatmosphäre, die du und ich ohne passende Ausrüstung keine Woche durchhalten würden, ist für viele Monate bis Jahre dank der EU, Türkei und ihres Deals grausame Realität für ohnehin schon traumatisierte Menschen. Sie sitzen fest vor den Mauern der Festung Europa auf Samos, Chios, Lesbos, Kos, Leros und allen anderen Außengrenzen der EU. Nachdem am 4. März auf Geflüchtete an der griechisch-türkischen Grenze geschossen wurde, sagte Luise Amtsberg, Sprecherin der für Flüchtlingspolitik der Grünen Bundestagsfraktion, Zitat, die Bundesregierung muss deutlich machen, dass vom Schutz der europäischen Grenze niemals eine Gefahr für Menschenleben ausgehen darf. Zitat Ende. Dieser Satz ist ignorant und er macht mich wütend. Dass schon immer eine Gefahr für Menschenleben durch den Schutz der europäischen Außengrenzen ausgeht, müsste doch nun wirklich auch bei den Grünen schon angekommen sein. Wie viele Berichte von den unhaltbaren Zuständen müssen wir noch hören? Wie viele Texte, die an unser Mitgefühl appellieren, müssen noch geschrieben werden? Die Geschichte wiederholt sich so lange, bis wir endlich aus ihr lernen. Also hier noch ein Text. Menschenleben sind hier alltäglich in Gefahr. In der Klinik ist die Schlange jeden Tag so lang, dass wir nicht alle PatientInnen sehen können und ab ca. 13 Uhr, wir fangen morgens um 7 an, können sich keine neuen Menschen mehr anstellen. Sie müssen am nächsten Tag früher wiederkommen. Außer donnerstags geht das hier so jeden Tag. ÄrztInnen, Pflegekräfte, KoordinatorInnen, DolmetscherInnen arbeiten oft ohne Pause bis in den Nachmittag hinein. Die Erkrankungen sind meistens auf die unzumutbaren Lebensumstände der Geflüchteten zurückzuführen. Schlimme Infektionen der Haut, weil es keine saubere Kleidung und kaum Möglichkeiten, sich zu waschen gibt. Starke Verbrennungen von kochendem Wasser und heißem Fett. Neugeborene, die von Ratten gebissen werden. Magen- und Darmerkrankungen und Mangelernährung, vor allem bei Babys und Kindern. Sie brauchen bestimmte Nährstoffe und eine ausgewogene Ernährung, um sich regelrecht entwickeln zu können. Schäden, die dabei entstehen, sind häufig irreversibel. Kopfschmerzen, Schwindel und muskuloskeletale Beschwerden. Hier sind schon im Mai 35 Grad. Im Winter aber auch Temperaturen im einstelligen Bereich und starke Witterung. Das alles müssen viele in einem einfachen Zelt als einziges Dach über dem Kopf aushalten. Außerdem ist die zahnärztliche Versorgung miserabel. Zuletzt gab es einen Zahnarzt, der 50 Euro nur für die Untersuchung genommen hat. Behandlungskosten von mehreren hundert Euros kamen obendrauf, eine Summe, die sich die Geflüchteten natürlich nicht leisten können. Da sich der Zahnarzt mehrfach extrem rassistisch äußerte, musste die Zusammenarbeit mit ihm beendet werden, was bedeutet, dass es aktuell überhaupt keine Versorgung dafür gibt. Eine besonders vulnerable Gruppe sind Frauen und junge Mädchen. Sexualisierte Gewalt, die viele von ihnen schon auf der Flucht erfahren haben, gibt es auch im Camp. Es ist gefährlich, die wenigen vorhandenen Toiletten und Sanitäranlagen zu benutzen. Es kommt zu Übergriffen und Vergewaltigungen, besonders nachts. Die Frauen und Mädchen können nach solchen Erlebnissen nur für sehr kurze Zeit, manchmal gar nicht, das Umfeld des Täters verlassen. Außerdem ist das Camp und der Dschungel ein weitestgehend rechtsfreier Raum. Es gibt keine Anzeigen, die Polizei schreitet nicht ein. Eine andere gefährdete und völlig durch Raster fallende Gruppe sind unbegleitete Minderjährige. Rechtlich haben sie kaum Möglichkeiten der Versorgung ohne eine erziehungsberechtigte Person, die einwilligt. Wir dürfen sie medizinisch nicht behandeln, sie dürfen das Camp theoretisch nicht verlassen und bekommen kein Geld. Sie sind komplett auf Kleiderspenden und Essensausgaben angewiesen. Ein riesiger, blinder Fleck. Es gibt Patenprogramme, aber die reichen lange nicht aus. Manche dealen mit Drogen und sind selbst drauf. Zusätzlich leiden die Menschen unter den Erkrankungen, die auf die Traumatisierung aus dem Herkunftsland zurückzuführen sind. Auf Folter, auf Vergewaltigung, Krieg, extreme Armut und politische Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit oder der eigenen Homo-, Trans- oder Intersexualität. Die Liste der Diskriminierung ist lang und so auch die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Häufig handelt es sich um psychosomatische und psychiatrische Krankheitsbilder. Wir sehen schlimme Selbstverletzungen und Suizidversuche. Das Coronavirus hat die Lebensbedingungen hier noch verschlechtert. Auch Samos befindet sich im Lockdown. Die Wäscherei hat geschlossen. Dadurch können die Menschen nicht mehr gegen Krätze behandelt werden. Eine extrem belastende Situation. Die Schule für die Kinder und Jugendlichen ist nicht mehr geöffnet. Eigentlich sind fast alle NGOs, die sich um psychosoziale und rechtliche Betreuung der Geflüchteten gekümmert haben, nicht mehr aktiv. Auf die Insel kann nur noch medizinisches Personal unter strengen Kontrollen einreisen. Und auch hier ist lediglich eine Notfallversorgung möglich. Zuletzt wurden ankommende Geflüchtete auf Samos im örtlichen Gefängnis zur Quarantäne untergebracht, Familien mit kleinen Kindern hinter Gittern. Der tief verankerte, aber geleugnete Rassismus unserer weißen europäischen Gesellschaft, der hinter der Rechtfertigung für solche Lebensbedingungen, dem fehlenden Zugang zur Gesundheitsversorgung und Bildung steht, zeigt sich auch im Alltag in Vati. Meine Kolleginnen und Kollegen berichteten, dass Geflüchtete in Geschäften nicht bedient würden oder es zwei verschiedene Schlangen, eine für Weiße, die als erstes drankommen und eine für Geflüchtete gäbe. Immer wieder hören wir von sogenannten Pushbacks. Das sind verschiedene staatliche Maßnahmen, mit denen Geflüchtete in der Regel unmittelbar nach dem Überqueren der Grenze, ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände und ohne die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen oder Argumente gegen die getroffenen Maßnahmen vorzubringen, zurückgedrängt werden. Pushbacks verstoßen gegen das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgelegte Verbot von Kollektivausweisungen. Und trotzdem, zuletzt Ende April gut dokumentiert durch eine Gruppe von InvestigativjournalistInnen, finden solche Maßnahmen auch hier statt. Geflüchtete werden aufgehalten, wieder zurück auf die türkische Seite der Ägäis gebracht und dort in Detention Camps untergebracht. Geschützt werden die Grenzen hier auch von deutschen Schiffen. Unter der Flagge von Frontex, der Europäischen Grenz- und Küstenwache, arbeiten unter anderem deutsche PolizistInnen. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit und nachmittags wieder zurück zu meiner Unterbringung laufe ich am Hafen von Vati an einem Schiff der Bundespolizei, Küstenwache Uckermark, vorbei. Eine große, schwarz-rot-gelbe Fahne weht an seinem Deck. Und dann erinnere ich mich daran, wie die öffentliche Debatte zur sogenannten Flüchtlingskrise in Deutschland geführt wird, wie darüber diskutiert wird, als gäbe es unterschiedlich gleichberechtigte Meinungen dazu, als gäbe es eine Option, Menschen das Leben zu retten, ihnen ein Grundrecht auf Unversehrtheit zu gewähren oder eben nicht. Das alles erscheint mächtiger, als wir es im Einzelnen sind, und doch ist es menschengemacht und kann auch nur von uns wieder abgeschafft und bekämpft werden. Das Coronavirus hat auf erschreckende Art und Weise gezeigt, wie zuvor unmöglich Geglaubtes möglich gemacht wurde. Es zeigt uns einmal mehr, dass die Veränderung hin zu einer solidarischen, antirassistischen Gesellschaft keine Frage der Möglichkeiten, sondern eher eine Frage des politischen Willens ist. Beginnen wir mit der Evakuierung aller Lager an den Außengrenzen der EU. Jetzt. Zurzeit haben wir Probleme, ausreichend Spenden zu erhalten für unsere Arbeit hier auf Samos. Wir benötigen dringend Vitaminpräparate, speziell für Babys und Kinder, aber auch für Erwachsene, zum Beispiel von Sanostol oder Zentrum. Außerdem Zinktabletten oder Pulver. Beides ist in jeder Apotheke erhältlich und frei verkäuflich, da es nicht als Medikament, sondern als Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland geführt wird. Leider ist es aber auch recht teuer. Wir brauchen wirklich große Mengen davon, da Mangelernährung und Durchfallerkrankungen sehr häufig hier auftreten. Ihr könnt die Sachen direkt kaufen und Pakete packen und sie an die unten stehenden Adressen senden oder Geld spenden an die unten stehenden Kontodaten und dann kümmern wir uns um den Einkauf. Möglich wäre es auch, Hersteller anzuschreiben und um eine Spende der Präparate zu bitten. Wir sind hier auf jegliche Unterstützung angewiesen, da sich MedEqualy komplett durch Spenden finanziert und ohne diese Organisation die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten auf Samos nicht gedeckt wäre. Wir danken euch von ganzem Herzen. Unsere Adresse: MedEqualy Team, Miley Khan, Canary 23, in 83100 Vati, Samos, Griechenland. Dazu gibt es eine Telefonnummer, die ist hier in Berlin, 030 694 878 3419. Ich wiederhole das nochmal. 030 694 878 3419. Es gibt auch eine Webseite, da könnt ihr natürlich alle diese Daten, zum Beispiel auch die Kontoverbindung von MedEqualy finden. Und diese Webseite heißt www.medequali.de/spende. Ich wiederhole das nochmal: www.medequali.de/spende. We'll be right back.

von zudem meist sehr jungen schwarzen Frauen. Sie haben den Moment genutzt und Menschen aus fast allen Teilen der Gesellschaft zusammen und auf die Straße gebracht. Frauen sind der Kern der Black Lives Matter Bewegung. Sie läuten die Alarmglocken in der Nacht und warnen die Vereinigten Staaten von Amerika und die ganze Welt, dass dieses amerikanische Haus in Flammen steht. Sie sind, um die emeritierte Professorin, Aktivistin und Ikone der Bürgerrechtsbewegung Dr. Angela Davis zu zitieren, Zitat, klüger und besser als die ihnen vorausgehenden Aktivistinnen und Aktivisten der 1960er Jahre. Sie lernen aus der Geschichte und sind Meisterinnen im Organisieren. Durch den brutalen Mord an George Floyd ist das Problem des staatlichen Terrors gegen schwarze und von Armut geplagte Gemeinden auf die Tagesordnung gesetzt worden. Wenn überhaupt, haben nur wenige Politiker eine Vorstellung davon, wie darauf zu reagieren wäre. Karl Marx und Friedrich Engels haben 1848 im Manifest der Kommunistischen Partei erklärt, Zitat, die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisie-Klasse verwaltet. Zitat Ende. Diese Worte machen klar, warum von dieser Seite keine Antwort auf das Problem des Rassismus zu erwarten ist, das seit Generationen besteht. Ideen für eine Lösung kommen nur aus der Bewegung. Aber die guten Vorschläge von der Basis werden zum einen bekämpft von Politikern, die angeblich gewählt wurden, den Willen des Volkes zu vertreten, und zur anderen von Medien, oder besser gesagt, den Konzernmedien. Wir finden uns gerade inmitten einer sich entwickelnden Bewegung wieder, so als erschauerten wir im Auge eines Hurrikans und erleben hautnah, wie alles erschüttert, wenn nicht gar umgewälzt wird. Was für Tage, was für Stunden. We're in the midst of a movement, kind of like chilling in the eye of a hurricane, and everything is being shaken, if not removed. What a day, what an hour. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal erschien in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 29. Juni 2020 in der Tageszeitung Junge Welt und im Original am 25. Juni 2020 unter dem Titel The Other Women's Movement auf prisonradio.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis, schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Yeah, say what you order, world out of order, paid the cost, father time ain't never lost, the boss. Y'all ain't heard it, I work it. The senior circuit, see some quit it, cause they don't get it. Fire music, my aim is, forget what my name is. Yeah, I ain't famous to be famous. Remember Troy Davis, beware. Clive Davis wanted to your art form, cause there's a party going on. Hotel, motel, I'm going in. Don't care what they spent, can't prevent the event. Some run to it, shun from it. Been through it, I still rock to it. I swear I've been sued, dude. With this news fit to spit, and a beat goes on. Come on. Kiki Chuck. Never bitter but better. Back by the fact, all I got is my word. The new curse word is black. Still keep me on this track. Still keep me on this track. Don't take me off. Got you, Chuck. Say the test is being at your best. The curse is living at your worst. Crawling like a maggot out of their mind. Faster than a go-go 45. It's live, survive. High without a god. Reason why basketball wives ain't really wise. Bird dropping out of the sky. And y'all Google why. Why? Kick it, Chuck. So heed the people, help the homeless, I'm the fed,

der Sklaverei. Die berechtigte Wut über die tödliche und rassistische Polizeigewalt macht deutlich, dass die White Supremacy abgeschafft werden muss und kann. Die Freiheit der Gefangenen in den USA ist dabei ein Teil dieses Kampfes. Racial Profiling und Diskriminierung gehören auch in Deutschland zur Alltagserfahrung von People of Color, auch mit den tödlichen Konsequenzen. Wie die Kampagne Death in Custody recherchiert hat, sind in Deutschland seit 1990 mindestens 159 People of Color in Haft durch rassistische Gewalt ums Leben gekommen. Fourth of July. Der 4. Juli ist seit 1938 Nationalfeiertag der USA. Seitdem feiern staatliche Institutionen in den USA die sogenannte Nation. Dabei werden der Ethnozid an der indigenen Bevölkerung und die Verschleppung von Millionen von Menschen und deren Ausbeutung als Sklavinnen und Sklaven von offizieller Seite kaum thematisiert. Auch die Millionen Armer in den USA, die gerade in der Corona-Krise sich selbst überlassen werden, finden an diesem Tag keinerlei Beachtung. Wer hat denn an diesem Tag in den USA etwas zu feiern? Kommt am 4. Juli auf die Straße. Black Lives Matter. No Charges. Amnesty for Protesters. Defund the Police. Abolish Prison Slavery. Free Mumia, Freedom All. Samstag, 4. Juli, um 15 Uhr Kundgebung vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor, Pariser Platz. Und es gibt eine Zubringer-Fahrrad-Demo, die beginnt um 13.30 Uhr am Hermannplatz in Neukölln-Kreuzberg. Außerdem ergeht der Aufruf, schützt euch und andere, tragt Mund- und Nasenbedeckung und haltet Abstand voneinander. Weitere Informationen und der gleiche Aufruf in Englisch und Französisch auf dem Blog freedomallberlin.nostate.net. Smile. I want to